So bestehen also unzählige komplizierte Rückkopplungen zwischen dem visuellen Bereich der Großhirnrinde und den anderen genannten Gehirnteilen. Und hier mischen sich Emotionen und Gedanken mit dem ankommenden Bild von Margarets Gesicht zu dem, was schließlich dein bewusstes Bild ist. Eine wichtige Region der Großhirnrinde möchte ich noch erwähnen, nämlich das Wernicke-Zentrum. Benannt nach dem deutschen Arzt, der als erster von einem Patienten mit einer Hirnläsion in diesem Bereich berichtete. Das Wernicke-Zentrum in der linken Großhirnrinde ist eines der wichtigsten Sprachzentren. Es ist an der Bildung von Begriffen und Namen beteiligt. Eine Schädigung in diesem Bereich führt dazu, dass der Patient Schwierigkeiten hat, Wörter zu verstehen. Interessanterweise ist dieses Gebiet aber auch für das Zusammenwirken der Sinne zuständig. Nur beim Menschen scheint es zur Verknüpfung von Signalen aus verschiedenen Sinnesbereichen, etwa dem Gesichts- und dem Tastsinn, zu kommen. Wir haben also hier den Ort, an dem Form, Farbe und Geschmack einer Orange zu einem Ganzen verbunden werden. Das ist natürlich wichtig für unsere Fähigkeit, ganze Objekte wahrnehmen und, was ja die andere Funktion des Wernicke-Zentrums ist, sie benennen zu können. Schon aus dieser vereinfachten Darstellung kannst du sehen, dass das Bild, das Margarets Gesicht auf deiner Netzhaut erzeugt, durch ein unglaublich komplexes Labyrinth von ineinandergreifenden Schleifen und Querverbindungen geschleust wird. Dieses Geflecht verknüpft unsere visuellen Eindrücke mit unseren anderen Sinnen, unseren Emotionen, unseren Interpretationen, unseren Interessen und unserer Wahrnehmung und Benennung von Objekten. Und all das wird nun zurückgeführt an die Stelle, an der die ursprüngliche visuelle Information in den Sehnerv eintritt. Deine Großhirnrinde entscheidet also schon mit, wohin du den Blick wenden wirst, bevor du auch nur weißt, was da zu sehen sein wird. Ein junger Mann wendet sich einer hübschen Frau zu, bevor er sie bewusst wahrgenommen hat. Und natürlich existieren für die anderen Sinne ähnliche Systeme. Die ganze Sache geht offenbar in einem dynamischen Geflecht von Schleifen und Verbindungen um und um, ein wirbelndes Muster elektrischer Aktivität. Und dieses Muster wird zu dem, was du als Margarets Gesicht siehst. Aber kein Mensch weiß, wie aus diesem elektrischen Muster ein bewusstes Bild wird. Wie sind wir nur auf den Gedanken gekommen, das Auge sei wie eine Kamera, die originalgetreue Schnappschüsse der Welt da draußen macht? Und was machen wir jetzt mit der Vorstellung, dass außerhalb des Körpers eine reale, handfeste Welt der Dinge existiert und das Gehirn irgendwie in der Lage ist, mit all seinen inneren Mechanismen ein Abbild, eine Repräsentation dieser Außenwelt zu liefern? Wie originalgetreu kann solch ein Abbild wohl sein? In den folgenden Briefen will ich noch etwas näher darauf eingehen, wie unser Körpergeist wahrnimmt und wie er mitwirkt bei der Erzeugung der Welt, in der du lebst. Bevor wir das Gehirn verlassen, möchte ich noch auf einen weiteren wichtigen Punkt hinweisen. Wenn eine bestimmte Hirnregion dadurch aktiviert wird, dass jemand etwas Bestimmtes tut oder eine bestimmte Emotion erlebt, heißt das nicht unbedingt, dass das Gehirn die Ursache dieses Tuns oder dieser Emotion ist. Es heißt nur, dass dieser Teil des Gehirns angeht, wie das Licht im Zimmer angeht, wenn du den Schalter betätigst. Weder der Schalter, noch die Birne, noch die Kabel sind die Ursache dafür, dass es hell wird, wenngleich sie natürlich alle ihren Anteil daran haben. Man muss tiefer gehen, denn da ist ja noch der Strom, und der ist nicht Bestandteil der Armaturen. Wie fein wir die Drähte auch zerschneiden, die Birne auch zerlegen mögen, Strom finden wir da nicht. Die wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Wortführer unserer Gesellschaft geben sich alle Mühe, uns davon zu überzeugen, dass unser Geist nichts weiter ist als unser Gehirn. Wenn sie Erfolg hätten, wäre der Geist endgültig auf Materie reduziert. Der endgültige Triumph der toten Welt. Aber es gibt immer noch genügend Wissenschaftler, die es nicht so eilig haben, diese Position zu beziehen. Sie halten das Gehirn eher für ein Instrument des Geistes oder Bewusstseins und setzen die beiden nicht einfach gleich. Hirnforscher haben Erstaunliches geleistet, um bestimmte Funktionen wie das Sehen, die Motorik, die Sprache, die Emotionen usw. bestimmten Hirnregionen zuzuordnen. Teile unserer mentalen Funktionen werden ganz offensichtlich vom Gehirn übernommen. Aber es geht ja um unsere Erfahrung, um unser Bewusstsein von der Welt. Ist dein Bewusstsein oder dein Gefühl, jetzt hier zu sein, nur eine unter vielen Funktionen deines Gehirns oder sogar deines ganzen Körpers? Wissenschaftler haben jedoch keinerlei Vorstellung, wie unsere Erfahrung zustande kommt. Ist dein Bewusstsein vom Anblick deiner Freundin vom Gehirn und im Gehirn erzeugt? Oder ist das Gehirn einfach das Instrument, mit dessen Hilfe dein Bewusstsein diesen Anblick erfährt?